Audiobiografie. Hörspiel von Alfred Behrens. Neue Aufnahme. 229, 21.47 Uhr am Saalestrand und hier singt Scott McKenzie. Prolog. Was ist aus Iggy geworden? Keine Ahnung. John Upstairs? Der Kameramann mit der nagelneuen Ari? Keine Ahnung. Die beiden mit der Gartenwohnung an der Portobello Road in Notting Hill? Bridget ist nach Bristol gegangen. Professor am Teachers Training College. Raoul hat das Theater an den Nagel gehängt. Ist Programmierer geworden. Und Susan? Die Frau auf dem Hausboot am Cheney Walk? Unten an der Themse? Susan Moon. Verheiratet mit dem Mann im Mond. Weißt du, was aus ihr geworden ist? Keine Ahnung. Ich werde es herausfinden. Gibt's die beiden Kneipen noch? In der S-Kurve der Kings Road? The Man in the Moon und... The End of the World. Auch das werde ich herausfinden. Audiobiografischer Song 1. Never mind the Jubilee, it's also the 60th anniversary of the singles charts. Since 1952, hundreds of number ones have soundtracked our lives. Here, Guardian critics pick their favorite from each year. 1957, that'll be the day, the Crickets. Everyone needs to start somewhere, and this was the song that a group called the Quarrymen first recorded as a demonstration disc shortly before they morphed into an outfit called, with a punning nod to their forebears, the Beatles. And the co-author of That'll Be the Day, Buddy Holly, was also a huge influence on Bob Dylan, who watched him perform live from 3 feet away 3 days before his death, together with Ritchie Valens and the Big Bopper, in that famous plane crash. Wenn die Werkzeuge des Erzählens sich verändern, dann verändert sich auch die Erzählung. Dann verändert sich auch die Arbeit des Erzählers. Eigentlich hat alles angefangen mit Paul. Angefangen hat alles, als Paul nach West-Berlin kam. Szene 1. Du bist nicht gestorben, Jan Christoph. You're well and alive in dirty old London town. Du stehst an der Theke im Man in the Moon und trinkst half a pint of Double Diamond. Natürlich hat alles viel früher angefangen. Bei Kindermann im Club 59. Der Zöllner steht am Bass, Harry spielt die Trompete, Brockmann holt sein Altsaxophon raus, der Seefahrer sitzt am Klavier, Kindermann am Schlagzeug. Wir sitzen am ersten Tisch rechts. In den Pausen zwischen den Sets lesen wir konkret die Kolumne von Ulrike Meinhof. In Schwabing sind die Studenten auf die Straße gegangen, in den Tageszeitungen Schwabinger Krawalle genannt. Darüber schreibt Ulrike Meinhof. Kindermann behauptet, er hätte hinten am Ende des Lagerraums eine Kalaschnikow liegen. Das war 62. 1962 muss das gewesen sein. In der Freien und Hansestadt Hamburg. Anstreichungen, Randnotizen und Überschreibungen orientieren sich formal am Palimpsest, am akustischen Palimpsest. Das erste Bild des Fotoarchivs zeigt eine Menschenschlange vor einer Depositenkasse der Northern Rock Bank. Jan Christoph. Im Herbst 63 sind wir dann als Tellerwäscher nach Paris gegangen. Du hast Françoise kennengelernt, ich habe Nathalie kennengelernt. Von einer Nathalie hast du mir nie erzählt. Das Northern Rock Bild ist mir abhanden gekommen. Du bist nicht gestorben, Jan Christoph. Du stehst seit 2 Stunden in der Dunkelkammer, in der alten Dunkelkammer in deinem Basement Flat in der Holland Park Road. Noch einmal. Angefangen hat alles damals, als Paul aus Bukarest nach Berlin gekommen ist, als Paul mit Claire aus dem Berner Oberland nach Berlin gezogen ist. Paul hatte sich in Genf von einer rumänischen Schriftstellerdelegation abgesetzt und Claire kennengelernt. Sie haben meine Wohnung in Schöneberg bezogen. Den Straßennamen habe ich vergessen. Das war 71. Das muss 1971 oder 72 gewesen sein. Claudia wohnte noch in der Mommsenstraße. Auf Pauls Grabstein steht Schriftsteller, Schreiblehrer. Beides in gleich großem Schriftgrad. Das Erzählen verändert sich, wenn die Werkzeuge der Narration immer zur Verfügung stehen und nicht nur an 20 oder 30 knapp kalkulierten Drehtagen. Meine Projektorkamera passt in die linke Tasche meiner Lederjacke. In der rechten Tasche habe ich in meinem Smartphone 2 weitere immer dabei Kameras. Sequenz 1: La Camera Stilo. Hörspielfragment: Die Liebe ist das, was du siehst. Jan Christoph, ich muss dir was erzählen. Ich habe mir eine Kamera gekauft. Sie ist 61 mm breit, 127 mm hoch, 123 mm tief und passt in meine Jacketttasche. Videokamera. Ich will damit Lunch-Movies drehen. Für dich. Back to the charts. 1963 saw the Beatles' breakthrough. And you can hear the mania in almost everything they recorded that year. Sandwiched between the first big hit, Please Please Me, and the first imperial moment, She Loves You, From Me to You is almost forgotten, and so is undimmed by overfamiliarity. It was also the Beatles' first official number one. It stayed at the top for most of May and June and made it clear that this was something unprecedented and unstoppable. Jan Christoph. Im Entwicklerbad bauen sich 3 Figuren auf. Du, Anja und Tanja Kamtschatka. Ich habe euch fotografiert mit meiner Exa 2B. Kapitän Kamtschatka hat sein Schiff verkauft und seinen Töchtern eine kleine Wohnung in Paris gemietet. Für 6 Monate. Sie sollen Französisch lernen. Immersion totale. Über Tanja lernst du Françoise kennen. Über Anja lerne ich Nathalie kennen. Auf dieser Party in der Rue Gay-Lussac. Wo wir einen der ersten Situationisten getroffen haben. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Rückblende 1. Es ist, als wäre alles so, wie es ist. Rückblende, West-Berlin 1977. Als ich aufwache, ist es 8:15. Im Rechteck des weit geöffneten Fensters liegt die Stadt vor mir, in der ich seit 10 Jahren lebe. West-Berlin. Berlin-West. Hinter der Mauer die Hauptstadt der DDR. Ost-Berlin. Neue Aufnahme 283. Angefangen hat alles damals, als Paul zu uns kam. Paul sagte, ihr macht einen großen Fehler hier im Westen. Ihr vergesst alles, was in euren Zeitungen steht. Ihr könnt alles sagen, alles schreiben, alles drucken. Aber ihr vergesst es. Es ist in den Wind gedruckt. Als der Zug in den Lehrter Stadtbahnhof einläuft, stehe ich auf. Wir dachten, dass hier auf Tauben geschossen wird. Aber dann sahen wir einen Mann weglaufen und dann kamen wir hier rüber und sahen einen Dutschke liegen. Er stand dann auf und schrie nach Vater und Mutter. Und ich muss zum Friseur und ist ungefähr dann 50 Meter weitergelaufen, ist dort umgekippt und seine letzten Worte waren Soldaten, Soldaten. Dialogszene A. Was ist aus den Jungs geworden, die da auf dem großen Foto im Guardian vor dem Grab von Karl Marx gestanden haben? Gruppenbild mit Dickschädel. Tariq Ali ist Schriftsteller geworden, macht auch Filme. Cohn Bendit? Sitzt als Abgeordneter im Europaparlament in Straßburg. Dutschke? Rudi Dutschke ist tot. Am 24. Dezember 1979 ertrunken in seiner Badewanne aufgrund eines epileptischen Anfalls, der als Spätfolge des Attentats vom 11. April 68 gilt. Das habe ich ja noch mitgekriegt. Ich wäre fast sofort spontan nach Berlin getrampt. Wo warst du? Wir waren Ostern 68 in Wales, Cottage gemietet. Cat, Robert, Diana, Little Richard und ich. Rick war gerade mal 5 Monate alt. Auf der Rückfahrt zum Bahnhof Pansons ist uns dann einer meiner beiden Koffer vom Dach des Mietwagens geflogen. Das ist die Scotland Yard-Geschichte. Scotland Yard? Scotland Yard. Überschreibung 9. Lass mich sagen, das obsessive Schreiben kommt immer wieder zurück auf das zentrale Bild, in das zentrale Bild. Rudi hat dich ins Unterhaus gebracht? Wir sitzen in deiner Remise in Münster im September 1969 in der Wahrenbofer Straße. Und diese Remise, dieses Atelier bewahrt meine letzten Erinnerungen an dich auf. Wir hören die ganze Nacht lang die Doors vom CK14. When the music's over, turn out the lights. Ich war da gerade mal wieder für ein paar Wochen in London. Szene 2. Jan Christoph, wir arbeiten in Paris als Packer in der Rotation der New York Herald Tribune. Du läufst halbe Nächte lang die Seineufer ab und schreibst in ein kleines schwarzes Notizbuch. Steinern gefasst, glasstarre Gesichtsrose. Wolken tief über den Wellenaugen der Seine. Zum Schweigen gebrachter Blick. Notre Dame de Douleur. Steinerne Chimäre, knirschend gescheuert. Mit dem Sand aus den Augen phosphoreszierender Galgenvögel. Liedlos. Flüchtige Bildhauer flimmernder Visionen, kreuzweise. Auf dem Rost der Metroschächte. Über verworfenen Stunden des Schlafs, schimmernden Ohrs für untergründiges Gemurmeln, auf den blinden Lauten stumpfer Wünsche, Tränen der Nacht, im Gestade der Gassen versickernd, Spüllicht der Gestalten im Regen ihrer Träume. Flashpoints all along Brixton High Street. I've seen. There's no coordinated action here. There's no Mr. Big or any kind of sense of. Das dritte Bild unserer Fotosammlung zeigt in Schwarz-Weiß 3 junge Farbige, die einen 42 Zoll LG LCD-Fernseher im Verpackungskarton davontragen. LG Life's Good. An der rechten Bildkante steht ein PKW in Flammen. Das vierte Bild zeigt vier Seiten aus der Guardian-Beilage G2. Man sieht Jugendliche in Kapuzenpullis, die einen Supermarkt plündern. All games contain the idea of death. Rohübersetzung. Alle Spiele enthalten den Gedanken des Todes. Dies ist die neue Aufnahme 285. Im April 64 bin ich dann nach Berlin gegangen. Ans Einsteinufer. Meisterschule für Grafik, Druck und Werbung. Marketing studieren. Marktforschung, Werbepsychologie, Werbetext, Public Relations. Wir durchleben eine Zeit epochaler Veränderungsprozesse. Marshall McLuhan war der Erste, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir die Gutenberg-Galaxie verlassen. Das war damals, als wir noch mit weißem Fettstift Synchronkreuze gemalt haben auf den physisch anfassbaren Filmstreifen, die physisch existierenden Tonbänder. Jan Christoph, ich könnte sagen, die Erinnerung an dich ist immer auch die Erinnerung an den einen und einzigen Film, den wir beide zusammen gedreht haben. In Berlin-Kreuzberg, an der Seestraße im Wedding, an der Elbe, in Övelgönne und in Blankenese. Mit der alten Bolex ohne Parallaxenausgleich auf überlagertem 16 mm schwarz-weiß Umkehrmaterial. Rückblende 3, West-Berlin 77. Ich denke an Kopenhagen, wo alles ganz anders sein wird als hier. Die Sonne am Mittag ist heiß. Ich esse am Kurfürstendamm Spaghetti Bolognese. Lese die Zeitung dazu und stelle mir vor, schon in Dänemark zu sein. Der Nachmittag vergeht am offenen Fenster zum Hof. Es ist, als wäre alles so, wie es ist. Seit 9 Jahren, seit dem Ausbruch der ersten digitalen Weltwirtschaftskrise, führe ich ein Archiv der Krisen. Das Material stammt überwiegend aus den folgenden Quellen: The Economist, The Guardian, Neue Zürcher Zeitung, New York Times, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel. Sie sehen das Material auf 50 Textbildern, die ich ausgewählt habe zur Visualisierung dieser akustischen Erzählung. In London, jobs by the thousands disappear. Back to the charts. 1967, a whiter shade of pale, Procol Harum. If any one song sums up the sense of limitless possibilities that suffused English pop music in the mid-60s, when its exponents felt joyously free to decorate their creations with borrowings from the ancient past and an imagined future, it's A Whiter Shade of Pale. Coming out of nowhere, the first release by an unknown band, it skipped across centuries with its infallibly seductive Bach goes to Muscle Shoals organ lead and chord progression, and a wonderfully dippy lyric that could be taken to mean anything or nothing. That her face at first just goes to turn the wider. In den Stunden, die ich mir schenke im Marketingstudium am Einsteinufer, fange ich an zu schreiben. Kurze Texte auf Mittelachse, Arno-Holz-Imitationen. Nur über Fremdes kann man zu eigenem kommen. Camera, as all-seeing God, satisfies our longing for omniscience. To spy on others from this height and angle, pedestrians pass in and out of our lens like rare aquatic insects. Die Kamera, der allessehende Gott, befriedigt unser Verlangen nach Allwissenheit. Aus dieser Höhe, aus diesem Blickwinkel können wir alle ausspionieren. Wie Wasserinsekten durchqueren Fußgänger den Bildkorridor unseres Objektivs. Die Stimme des Schattens, des Körpers, des Kameramanns. Jan-Christoph, das bist du, mit dem Tod. In meiner Dachkammer am Marianenplatz, SO36, Berlin-Kreuzberg, im Winter 65-66. Wir haben versucht, dem Tod die Flötentöne beizubringen. Das hätten wir vielleicht lieber nicht tun sollen. Marcel Proust sagt, wir schreiben, um die, die wir lieben, unsterblich zu machen. Jan-Christoph, was sollte der Zettel in deiner Hand, in deiner toten Hand? Der Zettel mit dem Wort verboten. Jan-Christoph, du gehst mit Tanja nach Münster, Westfalen. Wir fangen an, uns lange Briefe zu schreiben. Neue Aufnahme 259. Du fängst an, Walter Benjamin zu lesen, die Trauer. Überschreibung 3. Jan, der Pierrot war das zentrale Bild deines Lebens. Du hast am Marianenplatz angefangen, es zu malen. Wenn ich richtig rechne, hast du 5 Jahre daran gearbeitet. Es ist immer wieder übermalt, überschrieben. In Münster, Westfalen. Sind wir im Autokino. Erneut übermalt und noch einmal, noch einmal. Palimpsest in Mischtechnik, Öl und Tempera. Beinahe hätte ich hinzugefügt. Und Tinte und Blut. Während auf der Leinwand ein Mann und eine Frau in einem luxuriösen Erster-Klasse-Abteil durch französische Provinzlandschaft fahren, erzähle ich dir von Claudia, von meinen Kindern, von meinem Leben, von der Gier, die mich manchmal überfällt, ein ganz anderes Leben anzufangen. Wir schreiben 22:08 am 15. Donnerstag, den 15. September 2016. Und ich bin jetzt beinahe der letzte Gast hier auf dem Balkon über der Saale. Und es läuft die Schleife. Jennifer Rush ist wieder da. 'Cause I'm your lady and you're my man. Dialogszene B. Kannst du mir sagen, was Tanja macht? Tanja lebt wieder in der Kriegsstraße. Lebt mein Bruder noch? Ja, in Zürich. Arbeitet als Kameramann fürs Schweizer Fernsehen. Was macht Foxy? Foxy ist Rechtsanwalt geworden. Lebt immer noch in der Wohnung seiner Eltern. Seine Schwester lebt in Südfrankreich, Ardèche. Was ist aus den Leuten geworden, mit denen ich damals diese merkwürdige Aufnahmeprüfung gemacht habe? An der DFFB. Willst du hören, was aus den Toten geworden ist? Oder soll ich dir erzählen, was aus denen geworden ist, die noch am Leben sind? Erzähl mir von den Toten. Erinnerst du dich an einen Holger Mainz? Holger Mainz? Holger Mainz. Sag mir nichts. Muss in der anderen Gruppe gewesen sein. Bei denen, die eine Filmkamera gekriegt haben. Ich habe ja nur ein Fotoapparat gekriegt. Für diese bescheuerte praktische Aufgabe. Holger Mainz. Royal Air Force? Royal Air Force. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du der Kamera- oder Fotoapparatfrage zu viel Bedeutung beigemessen hast? Sagt der Name Philipp Sauber was? Sagt mir nichts. Oder, warte mal, da war einer, der trug einen sehr langen Mantel. Ich glaube, der kam aus der Schweiz. Der war in meiner Gruppe. Royal Air Force. Royal Air Force, more or less. Lass sein. Lass uns zurückkommen auf Susan Moon. Hast du was rausgefunden? Wir haben eine Spur. Wir haben Raoul gefunden. Im Web. Er sagt, sie hätte es nach der Schauspielschule tatsächlich geschafft, ans Royal Court zu kommen. Als Robert da noch Regieassistent war. In der William Gaskell Lindsay Anderson Ära. 1990 ist sie dann nach New York gegangen. Und weiter nach L.A. Von dort hat Raoul dann nichts mehr von ihr gehört. Rückblende 5, West-Berlin 1977. Les salons surchargés d'une augmentation d'un autre siècle. Les salles silencieuses, les pas des cédis qui s'avancent sont absorbés par des tapis si lourds, si épais, qu'aucun bruit de pas ne parvient à sa propre oreille, comme si l'oreille elle-même de celui qui s'avance une fois de plus, le long de ce couloir. Auf der Leinwand ist es Winter geworden. Der Mann und die Frau im Film sind auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, die sie immer wieder einholt. Wir sehen uns nicht an, du und ich, während wir miteinander reden. Wir sehen auf die Leinwand. Manchmal habe ich Angst, mein ganzes Leben lang nur dieses eine Leben mit Claudia zu führen. Angst, keine neuen Erfahrungen mehr zu machen. Weil die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr in Bewegung sind, fange ich an, mich selbst zu bewegen. Wischblende. Der Erzähler hebt mit der rechten Hand ein schweres blaues Buch in die Höhe. Das ist Das Kapital von Karl Marx, Band 1. Er hat das Buch in London geschrieben. Und 1867 veröffentlicht. Ich habe es in London gelesen, 1969, 102 Jahre später. Der Erzähler hebt mit der linken Hand ein schlankes blaues Buch in die Höhe. Das ist mein Kapital, mein Hauptbuch. Ich habe es auch in London geschrieben. Es enthält alle meine englischen Honorareinkünfte als freier Autor und Sprecher von 1968 bis 1977. Die folgende Eintragung datiert vom Februar 1969. Im Wortlaut BBC 24.02.69. Book Review Karl Marx, 7 Pfund Sterling, bezahlt Barclays Bank 14.03.69. Ich hatte vergessen, dass ich im Auftrag des German Service der BBC eine Buchbesprechung geschrieben hatte. Ich weiß nicht mehr, welche Sätze von Karl Marx ich ins Mikrofon gesprochen habe. Vielleicht die folgenden? Noch in der ersten Zeit Ludwig des 16., Ordonnanz vom 13. Juli 1777, sollte jeder gesund gebaute Mensch vom 16. bis 60. Jahr, wenn ohne Existenzmittel und Ausübung einer Profession, auf die Galeeren geschickt werden. So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriierte, verjagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert. Im Fortgang der kapitalistischen Produktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt. Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktionsprozesses bricht jeden Widerstand. Der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten über den Arbeiter. Back to the charts. 1970. Bridge over Troubled Water. Simon and Garfunkel. I will dry them all. Bridge Over Troubled Water may not have been the first number one of the 70s. It was preceded in the UK by Edison Lighthouse's Love Grows, Where My Rosemary Goes, and Lee Marvin's Wandering Star. But it felt like it. Released in the wake of the Manson murders, the death of Brian Jones, and the slaying of a black man at Altamont, it had the quality of an elegy. The opening words, "When You're Weary," spoke of disturbances past and promised succor for dramas yet to come. I will lay me down. Das sechste Foto zeigt wieder eine Zeitungsseite aus dem Guardian. The economy won't really bounce back. Was die Auffassungskraft until America's surge toward inequality is reversed. With hindsight, it was that fifth glass of absinthe that cost my bank £1.2 million sterling. Die Individuen sind unter die gesellschaftliche Produktion subsumiert, die als ein Verhängnis außer ihnen existiert. Jan Christoph, wir fangen an, uns lange Tonbandbriefe zu schreiben. Mit unseren Spulen-Tonbandgeräten Grundig TK-14. Wir fangen an, das dritte Programm mitzuschneiden. Das dritte Programm des Norddeutschen Rundfunks mit dem Sender VS Berlin. Sam Beckett sagt, the sun shone, having no alternative, on the nothing new. Sein Übersetzer Elmar Tophofen sagt, die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, auf nichts Neues. Dialogszene C. Was war das mit Scotland Yard? Im Herbst 68 klingelt es dann in Brook Green an der Tür. Über die Gegensprechanlage sagt eine eher dünne Stimme: We are from Scotland Yard, sir. We bring your suitcase. Und dann sind sie mit meinem kurz vor Pansons verlorenen Koffer die Treppe hochgekommen. Und? Weiter? Your tapes gave us some headaches, sir. We were in a state of alert because of the investiture of the Prince of Wales. Sie haben alle unsere TK-14-Tapes durchgehört. Hast du die Bänder noch? Hast du unsere Briefe noch? Unseren Film? Unser Drehbuch? Alles abhanden gekommen. Mit den anderen Sachen im Attic. Den ganzen Ausgaben von Oz, von der International Times, 883, Charlie kaputt, alles weg. Schwarzblende. Fade to black. The sniper's rifle is an extension of his eye. He kills with injurious vision. Die Waffe des Heckenschützen ist eine Verlängerung seines Auges. Er tötet mit brutaler Vision. Der digitale Kamerafederhalter. Das digitale Palimpsest. Das klassische Palimpsest war eine Pergamenthandschrift, ein älteres Schriftstück, zumeist aus dem 4. bis 7. Jahrhundert, von dem der ursprüngliche Text abgeschabt, griechisch Palimpsestos, wieder abgeschabt wurde und das danach, meist im 8. und 9. Jahrhundert, neu beschrieben worden ist. Vom Palimpsest ausgehend möchte ich über die heutigen Werkzeuge des Schreibens sprechen. Als ich 16 Jahre alt war und angefangen habe zu schreiben, da hatte ich weiter nichts als ein kariertes Heft, ein dünnes Rechenheft und einen Kugelschreiber. Im Hause meiner Eltern hingen keine Gainsboroughs, kein Turner, kein Liebermann. Wir hatten nur den Fotokalender des Kohlenhändlers C.C. Hass an der Ecke Friedensallee, Barenfelder Kirchenweg. Ich möchte trotzdem sagen, im Anfang war das Bild. Wenn ich einen Film schreiben will, dann muss ich Bilder schreiben. Mit dem Fotoapparat, mit der Videokamera, mit der Telefonkamera. Der Stoff schreibt den Kameramann. Das ist das obsessive Schreiben, das kein Ende findet. Wenn wir mit der Kamera schreiben, dann müssen wir uns bewegen. Oder wie Godard gesagt hat, man muss sich rumtreiben mit der Kamera. Sequenz 2. On the road. Jan Christoph, erinnerst du dich noch an unsere lange Tramp-Reise 1964? Von Hamburg über Köln und Lüttich und Ostende und Land's End nach Dublin, Leopold Blum besuchen in der Eccles Street No. 6. Sein Haus war condemned wie das von Murphy in West Brompton, zugenagelt mit Wellblech. Von der Stadt Köln erinnere ich nur noch die aufgeplatzte, rissige Schlammerde hinter dem Haus deiner Großmutter. Diese 100 Quadratmeter von Regen und Sonne produzierter Land Art. Wir haben das fotografiert mit einer Aquaklack, als wäre es Action Painting. Informell, abstrakter Expressionismus. Im Jazzclub Lüttich haben wir dann die Reste der gegangenen Gäste ausgetrunken, ein Dutzend fremder Gläser geleert. Der Saxophonist hat uns in seinem Peugeot mitgenommen nach Brüssel. Da sind wir bei Sonnenaufgang am Rande der Autobahn nach Ostende auf trockenem Waldboden eingeschlafen, bis die Mittagssonne uns geweckt hat. Land's End war Land's End. Finisterre. Back to the charts. 1976. Dancing Queen. ABBA. When Frida from ABBA first heard the instrumental version of Dancing Queen that Benny and Björn had written, she burst into tears. In the ensuing 36 years, the potency of Dancing Queen has remained undiminished. At its heart is the bittersweet paradox that distinguishes the best music of the disco era. You can dance, you can jive, having the time of your life, sing the girls. They're describing a moment of pure happiness, never unaware that a moment is all it is. Confusing our own lives with the lives of product. When I turn to you and I have to ask, are you my lover or are you my logo? Seit dem Fall von Lehman Brothers im September 2008 und den milliardenschweren Rettungsaktionen für die übrige Bankenwelt ist klar, dass die Deregulierung der Kapitalmärkte ein zerstörerisches Monster hervorgebracht hat. The sweatshop factories, the bribed communist and fascist government that offered the cheapest, cruelest labor, the emissions intense shopping. Das Herzzerreißende an Hunger sterbender Kinder ist ihr Gleichmut. Sie lächeln nicht, sie bewegen sich nicht. Sie stellen alle nicht essentiellen Operationen ein, um jede letzte Kalorie dem am Leben bleiben zu opfern. Wir im Westen verstehen. The overpackaging, the advertising, the credit card hypnotizing. And yea, though we walk through the valley of the shadow of debt. Jan Christoph, ich gehe nach London zur BBC im April 1967 zum deutschsprachigen Dienst ins Bush-Haus am Strand. Ich finde das Zimmer in der Beaufort Street zwischen King's Road und Themse. Die Sonne scheint auf etwas Neues. The Hippie Underground, Flower Power. In den Boutiquen auf der King's Road läuft plötzlich ein völlig neuer Sound. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ich habe darüber geschrieben. Ja, für die FAZ. Dein Freund Jan hat ein Gedicht geschrieben über die Flower Children. Du hast es hinterhergeschickt. Die FAZ hat auch den lyrischen Text abgedruckt, ein paar Tage später. Szene 5. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street. There by the Stemmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by just a moment, please. Something has happened in the motorcade route. Stand by, please. Modern circles of hell. Oswald kills president. Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. Oswald enters taxi. I repeat, a shooting in the motorcade in the downtown area. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. Oswald stops at rooming house. The president's car is now going past me. The limousine is now traveling at a very high rate of speed. Secret Service men standing up in the limousine. They are armed with submachine guns. It appears as though someone in the limousine might have been hit by the gunfire. Oswald leaves the taxi. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We're on the road to Parkland at this time. The Secret Service man is still spread eagle over whoever is in the car, the President and Mrs. Kennedy, and as we understand, Governor and Mrs. Connolly. At this point, it looks as though it could have been one or two or even all of the people within the car may have been the victims, may have been struck by shots. We don't know. Oswald kills Officer Tippett. Oswald sheds jacket. Oswald is captured. He escaped into a movie house. Die heutigen Kreise der Hölle. Lee Harvey Oswald tötet den Präsidenten. Oswald steigt ins Taxi. Oswald stoppt an einer Pension. Oswald verlässt das Taxi. Oswald tötet den Officer Tippett. Oswald entledigt sich seines Jacketts. Oswald wird gefangen genommen. Er hatte sich in ein Kino geflüchtet. Rückblende 9, West-Berlin, 1977. Dienstag früh muss ich raus zur Universität. Ich habe erst ein Seminar, anschließend ist eine Fachbereichssitzung. Herr Christoph, am nächsten Tag sollten wir Bernhard Vesper kennenlernen. Mal hören, Vesper kam nicht. Der Sommer und die Sonne, diese Sehnsucht nach dir. Vesper rief an und sagte, er wäre im Schreiben und könne nicht auf. Ich bin auf einer Seitenstraße und stelle den Wagen. Statt seiner kommt ganz überrascht in der Tasche und bringt Johannes mit. Sie erzählen, Sie seien erkennungsdienstlich behandelt worden nach der Anti-Schar-Demo, der nur ohne Sorg das Leben gekostet hat. Beim Anhören Ihrer Schilderung der Leibesvisitation durch die Charlottenburger Polizei wird mir schlagartig klar, weshalb die Politisierung in West-Berlin radikaler abläuft als in London. Sascha und Johannes sind am nächsten Abend bei Erich Fried eingeladen. Wir auch. Wir können nicht mitgehen, Jan, weil wir Karten haben für die Southbank, die Queen Elizabeth Hall. Herr Christoph, wir haben 4 Karten. Eine für dich, eine für Diana, eine für Cat Riona und eine für mich. John und Alice Coltrane sind live on stage. Wann habe ich zuletzt einer Frau Wiesenblumen geschenkt? Claudia. 10 Jahre ist das bald her. Ich stehe auf und laufe zum Wagen zurück. Dialogszene D. Erinnerst du dich an die Ausstellung in der Listen Gallery? Diese Ausstellung mit dem Titel Half a Life. Das halbe Leben? Die halbe Miete? Listen? Listen? Wir sind da hingegangen, weil wir in der Times einen Ausstellungsbericht gelesen hatten, der endete mit dem Satz: Who could ever say oh no to lovely Miss Oh No? Oh no? Like in Beckett's Oh Ho No Ho? No, just O-N-O. Hat später John Lennon geheiratet. Haben sich da in der Listen Gallery kennengelernt. Vielleicht hätte ich doch etwas länger in Zirkulation bleiben sollen. Was macht Lennon heute? John Lennon ist genauso tot wie du. In Manhattan auf offener Straße erschossen von einem jungen Psychopathen am 8. Dezember 1980. Was macht dein Freund Robert? Robert hat aufgehört, Filme zu machen. Robert ist auch nicht mehr am Theater. Robert hat umgesattelt. Robert ist Psychoanalytiker geworden. Und Diana? Little Richard? Keine Ahnung. Da betreten wir jetzt das Gelände der Schuldgefühle. Ich weiß nicht, was aus Diana geworden ist. Ich weiß nicht, was aus Rick geworden ist. Die Schuldgefühle verfolgen mich jede dritte Nacht. Richard war nicht dein Patenkind. Er war nur dein Wohngemeinschaftskind. Schlimm genug. Rückblende 10. West-Berlin, 1977. Abends treffe ich Leute, von denen ich meinte, ich müsste sie noch einmal sehen, und merke ganz schnell, dass ich mich nicht mehr im gleichen Zusammenhang befinde wie sie. An diesen Abenden, an denen wir uns in Wohnungen gegenüber sitzen, deren Möbel immer schöner, immer weicher und immer teurer geworden sind mit den Jahren. An diesen Abenden überkommt mich manchmal der Verdacht. Ich sage nichts, aber da ist so eine Reizbarkeit zwischen uns. Es ist, als würden sie die bloße Tatsache meines Weggehens nach Kopenhagen schon als Kritik an ihrem Hierbleiben empfinden. Oder bilde ich mir das nur ein? Auch scheinen sie den Eindruck zu haben, als würde ich ihnen den Vorwurf machen, sich eingerichtet zu haben in den Verhältnissen. Jan Christoph, auf der Suche nach den Aquaklack-Bildern aus Köln habe ich ein Foto aus meiner Mariannenkammer wiedergefunden. Der Tod sitzt auf dem Ricard-Aschenbecher. Daneben liegt eine Schachtel Peter Stuyvesant-Zigaretten. Ich habe noch mehr gefunden. Texte von mir von 1968 in Brook Green. Beim Lesen fällt mir wieder meine alte Telefonnummer ein. Riverside 5644. Herb Indica. Mosaiksteine. Chrisser mit der Leninmütze in der Hand auf dem verschneiten Friedhof von Highgate. Heimwehkrank in meinem alten Snowcoat in der Erich-Mendelssohn-Ausstellung im Building Center. Barfuß auf ihrem Balkon in der Elizabeth Street. Zwischen gespreizten Fingern eine selbstgedrehte Zigarette haltend. Zeit, Gegenwart, 26. Oktober 1968, 52 Brook Green. Ich wünsche mir eine Art der Unsterblichkeit, die es mir erlauben würde, mein Leben wie einen Filmstreifen in meinen Körper einzulegen. Dann könnte ich es immer vor- und zurückspulen. Lunchmovies. Jan Christoph, eigentlich hat alles angefangen, als dein Alter dir den Tonbandkoffer geschenkt hat, das Grundig TK-14. Wir holen uns im Amerika-Haus Schallplatten zum Überspielen. Betty Smith, Billie Holiday, Bird, Train, Charles Mingus, Eric Dolphy, Don Cherry. Wir flüchten aus der Enge der deutschen Ordnung in die Freiheit der Improvisation. in die Musik als Gegenentwurf, nach New York als Fluchtpunkt. Wir bewegen uns in das ganz andere. Wir versuchen zu malen wie Jackson Pollock. Wir versuchen zu schreiben wie Sam Beckett. Texte um nichts. Back to the charts. 1990. Nothing compares to you. Sinead O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. What's it going to be? Partners in Crime with Turtle Power or Jive Bunny with Let's Party? Number ones rarely represent the best in pop music, any more than the Oscars represent the best in film, but they can still snap you back to a time and place. I was in New York when Nothing Compares to You came out, my first time outside of Britain, living in a tiny, miserable room on 73rd Street that was dark enough to develop photographs. I think it's fair to say a little lonely and homesick. And this song provided my soundtrack for stomping emotionally around Central Park in a very long overcoat. Cassette single was my format of choice. Listening to it now, the synths sound a little synthier than I remember, and the snare drum hasn't aged well either. But I still like the almost embarrassing emotionalism of it, the way the sentiment is shouted and snarled, rather than cooed and warbled. Jan-Christoph, lass uns zum Schluss dieser Erzählung kommen. Lass uns mit dem Panoramaregler eine kurze Kreisfahrt unternehmen, einen Epilog in Form eines Rondeau en Miniature. It was 6-7 o'clock of an early spring evening in 1968. Angefangen hat alles, als Paul Schuster aus Bukarest nach West-Berlin kam. And I was sitting on the cold vinyl floor of a sound studio on Sunset Boulevard. Natürlich hat alles viel früher angefangen. Watching a band called The Doors record a rhythm track. Angefangen hat alles mit Paul. The Doors interested me. Angefangen hat alles mit dem zentralen Bild. Der Tod im Schaukelstuhl. They seemed unconvinced that love was brotherhood in the Kama Sutra. Angefangen hat alles, als wir angefangen haben, uns lange Tonbandbriefe zu schreiben. The Doors' music insisted that love was sex, and sex was death, and therein lay salvation. Ihre Musik definierte Liebe als Sex und Sex als Tod und dass darin die Errettung liegen würde. Christoph, das erste Bild unseres wiedergefundenen Films zeigt einen jungen Mann, der auf einer Leinwand kniet. Das bist du. Ich stehe in dieser Szene hinter der Kamera. Over your shoulder sehen wir das Bild, das du malst. Es zeigt einen nackten jungen Mann, der sich mit 7 Schals in einen Schaukelstuhl aus Teakholz gefesselt hat. Epilog. Erzählen wir weiter? Wir erzählen weiter. Jan-Christoph, jetzt sehen wir ein Stück Landschaft. Postindustrielle Wildnis. Das haben wir auf dem alten Gleisdreieck gedreht, auf dem Brachland. Wo wir das leerstehende Stellwerk mieten wollten, als Wohnung und Atelier. Die Reichsbahndirektion im Osten der geteilten Stadt hat die Beatniks nicht haben wollen. Schnitt. Wir sehen vor einem Prellburg einen alten Waggon. Halb Packwagen, halb Personenabteil. Das hast du gedreht. Ich schreibe auf die verwitterte grüne Außenhaut des Waggons mit weißer Ölfarbe den kurzen Schriftzug. Bird lebt. Audiobiografie. Hörspiel von Alfred Behrens. Es sprachen Erzähler Rüdiger Vogler, Jan Christoph, Mirko Kreibich, die Stimme der Erinnerung Christian Brückner und David Fischbach, Jill Holwerder, Jana Klinge, Anna Kurek, Matteja Medet, Nadja Schulz-Berlinghoff, Laura Wilkinson und Conny Wolter. Dramaturgie Thomas Fritz. Ton Holger König, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Alfred Behrens. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.